Michael Stein, Sie haben sich diese neuesten E-Books nicht nur angeschaut, sondern Sie haben sie getestet. Wie war denn der erste Eindruck? Also die haben schon einen relativ hohen Spaßfaktor, das muss man ganz klar sagen. Aber es handelt sich dabei wirklich um ein Gerät. Das muss man sich auch klar machen mit allen Nachteilen. Also man muss es aufladen, es gibt ganz viele Knöpfe und es fühlt sich einfach nicht an wie ein Buch. Was für Geräte haben Sie getestet? Ich habe im Moment zwei Geräte. Das eine heißt B-Book, das ist schon ein bisschen älter, hat ein Kunststoffgehäuse und das ganz neue von Sony, das PRS-505, das ist jetzt in diesen Tagen auf den Markt gekommen. Die ähneln sich beide relativ stark, ungefähr so groß wie ein Taschenbuch, sehr flach, sehr leicht. Ein großes Display haben beide Geräte, fast über das gesamte Gerät und die Zeichen sind sehr scharf dort zu sehen, richtig schwarz auf fast weiß, naja, fast beige müsste man eher sagen, ist der Hintergrund. Dann gibt es ein paar Tasten zum Steuern und ja, man muss einfach dabei wissen, dass sich diese Displays von den Displays, die es früher gab, ganz klar dadurch unterscheiden, dass sie im Grunde nur dann Strom verbrauchen, wenn sie etwas machen, also zu gut Deutsch, wenn man umblättert. Und solange das Display ruhig ist, solange also einfach der Text angezeigt wird, wird auch kein Strom verbraucht. Liest es sich denn angenehm? Sie haben gesagt, schwarz auf weiß, wie wirkt das auf die Augen? Man kann ganz angenehm lesen, man muss nur ein bisschen aufpassen, weil ein ganz kleines bisschen spiegelt das Display doch, also so wie ein Buch ist es nicht. Der große Vorteil ist, man kann auch in zum Beispiel ganz, ganz direkter Sonneneinstrahlung kann man lesen, weil das ist also ganz anders als bei den anderen Displays. Die Displays nicht hintergrundbeleuchtet sind, also dieses E-Ink, so nennen die Hersteller das. Andererseits, wenn es dunkel ist, dann kann man nichts lesen, also im Bett muss man auf jeden Fall ein Nachttischlämpchen anmachen. Und man kann die Schriftgröße verstellen? Man kann auch die Schriftgröße verstellen, ganz genau. Wäre es für Sie eine Alternative zum normalen Buch? Naja, also es passen ja ganz viele Bücher drauf, bis zu 13.000, sagen die Hersteller. Aber der Nachteil ist ganz klar, das Gefühl fehlt. Also ein echtes Buch in der Hand zu haben, ein Buch riecht ja auch. Man kann zum Beispiel sich Markierungen machen im Buch oder man kann sich ein Blättchen reinlegen dort. Das ist zwar elektronisch möglich, indem man sich sogenannte Lesezeichen anlegt, aber trotzdem einen Unterschied zum echten Buch gibt es nach wie vor. Und ich finde, es ist eine Alternative. Es ist vielleicht etwas, was parallel zum Buch weiter existieren würde, aber es wird auf gar keinen Fall, so sehe ich das im Moment jedenfalls, das Buch verdrängen. Wobei, wenn Sie sagen, das Buch hat natürlich immer noch was Sinnliches, andererseits gibt es auch viele Bücher, die sind eigentlich nicht wirklich handlich. Also die sind dick und man muss immer die Seiten auseinanderhalten, damit sich das Buch nicht wieder zusammenlegt, also bei dicken Büchern vor allem. Das ist ja wahrscheinlich beim E-Book anders. Das ist beim E-Book ganz klar anders. Man kann natürlich ganz, ganz viel draufpacken. Also man kann etwa auch ein ganz dickes Buch oder ganz viele dicke Bücher eben so auf diese Weise ganz bequem im Gepäck haben und kann sehr schnell auch zu einer ganz bestimmten Seite springen. Das ist ganz klar ein Vorteil natürlich. Aber zurzeit gibt es natürlich auch noch nicht alles an Büchern, die es gedruckt gibt in elektronischer Form, sodass man da mal gucken muss, wie sich das weiterentwickeln wird. Braucht man ein bisschen technisches Händchen, um mit solchen Büchern umzugehen? Ja, man muss ein bisschen technisches Händchen haben, aber wer schon mal einen MP3-Player mit Musik bestückt hat, der wird mit so einem Gerät ganz klar auch klarkommen, denn man schließt einen solchen E-Book-Reader einfach per USB-Kabel an seinen PC an, dann wird dort auf dem PC eine Software automatisch gestartet, die man vorher dort installiert hat und dann wird im Prinzip alles automatisch abgewickelt, also wenn man zum Beispiel E-Books kaufen möchte über das Internet, dann wird das über diese Software gemacht und auch das Übertragen des gekauften E-Books dann aus der Software auf den Reader wird eben über dieses Programm automatisch gemacht. Macht und man muss ein bisschen technisches Verständnis haben, aber wie gesagt, wer schon mal mit einem MP3-Player zum Beispiel klargekommen ist, der wird auch da keine Schwierigkeiten haben. Gehen wir mal von der Seite des Lesers auf die Seite des Autors. Wenn man es mal vergleicht mit der Musik, da haben ja viele das Problem, dass Musik kostenlos ausgetauscht wird. Werden die Autoren irgendwann drunter leiden unter möglicherweise einer freien Weitergabe von ihren Texten? Da gibt's im Moment ein paar Ansätze. Ein Ansatz ist der, der bei der Musik im Moment gerade abgeschafft worden ist, nämlich das Thema Kopierschutz. Also wenn man davon ausgeht, dass Verlage ihre Bücher sowohl gedruckt als auch elektronisch anbieten, dann werden diese elektronischen Versionen natürlich per Kopierschutz geschützt, also vor der unberechtigten Weitergabe. Denn das ist das Schlimmste, was die Verlage im Moment so befürchten, dass wenn elektronische Bücher einmal im Umlauf sind und die nicht kopiergeschützt sind, dass sie dann im Grunde genommen nur ein paar Exemplare elektronisch verkaufen und danach verteilen sich diese Exemplare dann weiter im Internet und das würde unter Umständen dann auch Auswirkungen auf den Verkauf der gedruckten Bücher haben. Aber es gibt auch natürlich Gegenentwürfe, die sagen, nein, wir dürfen solche Bücher nicht schützen, wir dürfen solche Kopierschutzmaßnahmen nicht anwenden, so ähnlich wie das bei der Musik auch ist, weil das letztendlich das Ganze im Grunde behindert und da muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, ob da die Kopierschutzgegner oder die Kopierschutzbefürworter eben am Schluss ja die Oberhand haben. Was kosten die Geräte? Die Geräte kosten im Moment so ungefähr 300 €. Das ist eine Menge Geld, finde ich, aber man darf nicht vergessen, das ist eine ganz neue Technik. Also diese Displays sind eben ja gerade entwickelt sozusagen und gerade marktreif geworden. Der Preis wird sicherlich noch nach unten gehen und deswegen ist mein Hinweis, mein Tipp auch, ich würde im Moment noch nicht gleich zuschlagen und noch nicht so ein Gerät kaufen, denn ich denke, dass die Preise weiter nach unten gehen werden und eine ganze Reihe von Herstellern hat ebenfalls Modelle angekündigt. Zum Beispiel auch der große Buchverkäufer Amazon will demnächst mit seinem E-Book-Reader Kindle auch in Deutschland starten. In den USA gibt es den ja schon. Und je mehr Geräte es gibt, desto mehr werden sich die Preise natürlich nach unten bewegen. Seit 10 oder noch mehr Jahren redet man vom E-Book. Jetzt sagen Sie, die Geräte sind zumindest lesefreundlicher geworden. Steht damit der Durchbruch bevor oder gibt es noch ein paar Schwierigkeiten zu beheben? Also ich denke, der Kopierschutz ist auf jeden Fall das eine Thema, was noch geklärt werden muss. Und es muss noch geklärt werden, dass unter Umständen diverse Formate, die da so auf dem Markt existieren, so vereinheitlicht werden müssen. Also es gibt einige Geräte, die können eben die Formate des jeweils anderen Herstellers nicht lesen. Und das behindert natürlich dann am Schluss letztendlich auch das Weiterkommen einer solchen Technik. Also zum Beispiel, wenn man sich irgendwann mal das Gerät von Amazon kauft, wird man diese Bücher, die man dort dann lädt, nicht mit dem Gerät von Sony lesen können und umgekehrt. Und das ist natürlich eigentlich eine Situation, die solche neue Technik dann, jedenfalls in der Vergangenheit, immer behindert hat, wenn die untereinander nicht kompatibel waren.